Ort der Handlung, das Propagandaministerium. Anwesend sind Dr. Goebbels, Hans Fritzsche und Dr. Josef Saal. Als erster spricht Dr. Goebbels. Tja, und nun, meine Herren, kämen wir zum schwierigsten Kapitel dieser Woche, den Beschlüssen der Krim-Konferenz. Am besten, wir nehmen das verfluchte Zeug mal Punkt für Punkt durch und sehen, was für einen Dreh wir jeweils finden können. Herr Reichsminister. Saal, was gibt's? Wenn Sie erlauben, dass ich gleich unterbreche. Sie wissen, ich schreibe meine Berichte und Artikel doch immer im Voraus. Und nun, da habe ich noch eine ganze Menge Schreibereien auf Lager, die ich Ihren Anordnungen gemäß vorbereitete. Über diesen Wilson-Schwindel, die verlockenden Versprechungen, das Friedensangebot, das die Alliierten Deutschland machen würden. Was soll nun mit diesen Artikeln geschehen? Die können Sie sich an den Toilettennagel hängen. Da sind wir böse hereingesegelt. Der Wilson-Schwindel blieb aus. Besser, wir erinnern die Leute nicht an das, was wir vorige Woche sagten. Noch besser, sie vergessen alles, was wir ihnen in unserem Leben versprochen haben. Aber nun in medias res. Wie wünschen Sie, Herr Reichsminister, dass wir das Grimm-Dokument so im Ganzen behandeln? Ich meine, in welchem Sinn? Mord, müssen wir rufen. Mord. Die Welt will Deutschland ermorden. Der Jude will den Arier ausrotten. Der Bolschewist die europäische Kultur vernichten. Versklavung, Ausrottung, biologische Vernichtung des deutschen Volkes, das ist geplant. Aha, ich verstehe. Das Dumme ist nur, dass davon eigentlich in dem Dokument nichts steht. Wie sollen wir zum Beispiel diesen Satz erklären? Es ist nicht unsere Absicht, das deutsche Volk zu vernichten, aber nur... Halt! Nicht weiterlesen. Das weiß ich ja selber am besten, was nicht die Absicht der Alliierten ist. Ah, ich verstehe. Weiter. Es wird in der Bekanntmachung ein recht ärgerlicher Unterschied gemacht zwischen dem Nationalsozialismus und deutschem Militarismus auf der einen Seite und den Massen des deutschen Volkes auf der anderen. Nur wenn die Partei mit allen ihren Organisationen vernichtet ist, kann das deutsche Volk hoffen, ein anständiges Leben zu... Verschweigen. Verschweigen müssen wir das. Mensch, verstehen Sie denn nicht? Sind wir Propagandisten oder Wahrheitsduselfritzen? Das Volk will Schluss machen. Wir wollen nicht Schluss machen. Und Sie wissen ja so gut wie ich, warum wir nicht Schluss machen können. Wir haben nur eine Aufgabe, dem deutschen Volk einzubläuen, dass der Friede schlimmer sein wird, als der Krieg je werden kann. Dazu dient unsere Propaganda. Und dazu ist uns jedes Mittel recht. Jedes. Oh, Herr Reichsminister, mir ist gewiss jedes Mittel recht. Da können Sie sich schon auf den alten Fritzsche verlassen. Aber es wird eben doch verflucht schwer, die rechten Mittel zu finden. Wir müssen auch bedenken, dass es nicht genügt, unsere Propaganda ganz allein auf Schrecken aufzubauen. Schrecken haben die Leute ja sowieso genug auszustehen. Na, Sie wissen ja selbst. Was unsere Hörer haben wollen, das ist ein bisschen Grund zur Hoffnung. Auf was wir denn eigentlich unsere Siegeszuversicht stützen? Sie haben in Ihrem heutigen Artikel von neuen und kühnen Waffen gesprochen. Ja, mein Gott, sagen sich die Leute, was wir auch machen, das können uns doch die Alliierten 3-mal und 10-mal und 100-mal erwidern bei ihrer entsetzlichen Überlegenheit. Und dann, dass unsere Gegenoffensive ebenso gar nichts starten will. Wenn wir überhaupt noch Kraft genug dazu haben, so sagen sich die Berliner, so wäre es doch gewiss höchste Zeit, bevor Berlin von allen Seiten umzingelt ist. Und ausgerechnet jetzt noch diese peinliche Sache mit Budapest als Ansporn für die Berliner. Meine Herren, ich muss mich wirklich über Sie wundern. Die Lage Deutschlands ist mir genauso gut bekannt wie Ihnen. Für Sie und für mich ist die Frage die, wollen wir jetzt aufgehängt werden, und zwar wahrscheinlich von den Deutschen selber, oder wollen wir noch eine Weile weitermachen? Na, aber Herr Doktor... Gut, gut. Wenn wir weiterleben wollen in Freiheit und Macht, dann müssen wir uns helfen, wie wir können. Die Massen des Volkes, der Herr Schmidt und die Frau Huber, müssen weiter leiden für uns. Wir müssen auch Gründe zur Hoffnung bieten, Denn um das zu erreichen, dazu genügt unsere Kraft durch Freude-Propaganda allerdings nicht ganz. Nur niemals zu genaue Gründe zur Hoffnung, geheimnisvolle Andeutungen und allgemeine begeisternde Redensarten tun es. Zum Beispiel, es ist die letzte Schlacht, die einen Krieg entscheidet. Oder Friedrich der Große. Oder der Glaube muss es schaffen. Oder vom deutschen Volk allein hängt es ab. Der letztere Schlager ist auch darum sehr gut, weil wir dadurch gewissermaßen die Verantwortung von uns selber und vom OKW abwälzen. Wenn wir den Krieg verlieren, so kann sich das deutsche Volk eben nur bei sich selber bedanken. So gefallen Sie mir schon besser, Fritsche. Jetzt sind Sie wieder der Alte. Und nun ans Werk. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ihr Lügner, geht nur ans Werk. Beeilt euch. Ihr habt wirklich keine Zeit zu verlieren, wenn ihr noch ein paar Monate das Feuer in Gang halten wollt, das Deutschland zerbrennt.